In den Schulen in den nördlichen Katastrophengebieten von Bezirk Nordhamgyong der DEFOYAKA, die neu errichtet bzw. restauriert wurden, begann der erste Unterricht. Die Feier zum Schulbeginn fand am 1. Dezember jeweils in den Schulen statt. Ri Zhuo, stellvertretender Vorsitzender des Ministerkabinetts, die Funktionäre der betreffenden Bereiche in der Zentrale und den Regionen, Lehrer, Schüler, Eltern und Erbauer nahmen daran teil. Danach besichtigten die Funktionäre, Lehrer und Eltern den ersten Unterricht.